Los, Robby und Tobby. Die alte Dame zog mit ihrem Gefolge in unsere Stadt. Die Güllner folgten ihr mit Jubel. Mir war unheimlich zumute. Es kam mir vor, als sei sie dem Orkus entstiegen. Dem Orkus entstiegen. Doch schien sich vorerst die Begegnung der Kläre Zachanassia mit ihrem Jugendfreunde Ill überaus hoffnungsvoll zu entfalten. Allgemein rieb man sich die Hände vor Freude, das Geschäft kam zum Klappen. Die beiden besuchten ihre alten Liebesorte, waren in der Peterschen Scheune, andächtig wie in einer Kirche. Ja, zogen sogar nach dem Konradsweiler Wald, einem nachtdunklen Gehölz in der unmittelbaren Nähe der Stadt. Wem sind sie nicht vertraut, unsere deutschen Wälder? Lalalala, Wurzelwildnis, Moos und Flechten, Efeudickicht, Fliegenpilze, Scheuerrehe, Zweiggeflüster, alter Träume, Quellgeriesel. Oh, oh, pardon, meine Herrschaften der Steinhege. Hier ist die Buche. Unsere Buche. Das Herz mit deinem und meinem Namen, Alfred. Fast verblichen und auseinandergezogen. Der Baum ist gewachsen. Seine Äste dick geworden. Wie wir selber. Hier küssten wir uns vor mehr als 45 Jahren. Wir liebten unter dieser Buche, zwischen Fliegenpilzen im Moos. Ich war 17 und du noch nicht 20. Dann hast du Mathilde Blumhardt geheiratet mit ihrem Gemischtwarenladen und ich den alten Zachanassian mit seinen Milliarden aus Armenien. Er fand mich in einem Hamburger Bordell. Meine roten Haare lockten ihn an, den alten goldenen Käfer. Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhardt geheiratet. Sie hatte Geld. Du warst jung und schön. Dir gehörte die Zukunft. Ich wollte dein Glück. Da musste ich auf das meine verzichten. Nun ist die Zukunft gekommen. Wärst du hier geblieben, wärst du ebenso ruiniert wie ich. Du bist ruiniert? Ein verkrachter Krämer in einem verkrachten Städtchen. Nun habe ich Geld. Mathildchen machte dich nicht glücklich? Ich schlage mich mit einer Familie herum, die mir jeden Tag die Armut vorhält. Ich führe ein lächerliches Leben. Nicht einmal recht aus dem Städtchen bin ich gekommen. Wozu auch? Ich kenne die Welt. Weil du immer reisen konntest. Weil sie mir gehört. Nun wird sich alles ändern. Gewiss. Du wirst uns helfen? Ich lasse das Städtchen meiner Jugend nicht im Stich. Wir haben 1 Million nötig. Lappalie. So, 6 bis 7 Millionen? Wenig. Wildkätzchen. Das schmerzt. Du hast auf ein Scharnier meine Prothese geschlagen. Ein Specht. Es ist wie einst, wie wir jung waren. Wie in den Tagen unserer Liebe. Die Sonne hoch über den Tannen. Ferne Wolkenzüge. Und das Rufen des Kuckucks. Irgendwo in der Wurzelwildnis. Alles wie einst. Wäre doch die Zeit aufgehoben, mein Zauberhexchen. Hätte uns doch das Leben nicht getrennt. Das wünschest du? Dies, nur dies. Ich liebe dich doch. Gib mir deine Hand. Da. Dieselbe kühle, weiße Hand,